Dokumentation. Reduktion. Die gegenwärtige Handlung treibt die Dinge an, die uns wichtig sind. Es ist uns auferlegt, dass wir uns stets für den Fortgang des Guten einsetzen. Davon machen wir keine Abstriche. Stattdessen verringern wir die Einflussnahmen und Ablenkungen in diesem Dasein, die uns gehemmt und blockiert haben. Wir wissen, dass heutzutage die Aufmerksamkeit eine Währung ist. Was beachtet wird, das kommt empor. Da erscheint es auch und wird wahr sein. In einer gutartig aufgebauten Welt gibt es nur gutartig gebildete Dinge. Alles dazu Zusätzliche wird nichtig sein.